Krähennest, der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Ja, hallo, Martin hier fürs Krähennest und ich sitze hier im Büro von Dietmar Schulz und wir reden heute über Abgeordnetenbestechung. Und zwar aus einem aktuellen Anlass oder halbwegs aktuellen Anlass. Und zwar gab es da eine Gesetzesinitiative des Bundesrates und was möchte denn diese Gesetzesinitiative? Ja, hallo erstmal in die Piratenlandschaft und hallo Martin natürlich. Schön, dass ihr vom Krähennest herkommen konntet in den Landtag Nordrhein-Westfalen. Nun, ja, Gesetzesinitiative, das Land Nordrhein-Westfalen, ganz speziell der Landesjustizminister, hat ein Strafrechtsänderungsgesetz im Hinblick auf die Bestechlichkeit und Bestechung der Mitglieder von Volksvertretungen und der Mandatsbewerber mit der Landesregierung in den Bundesrat eingebracht. Allgemein bekannt unter dem Tatbestandsbegriff Abgeordnetenbestechung, sowohl aktiv wie auch passiv, also Leute, die Abgeordnete bestechen wollen, wie aber auch solche Abgeordnete, die sich bestechen lassen sollen und wollen. Und ja, diese Initiative in den Bundesrat eingebracht im Februar ist dann im März bereits im Bundesrat verabschiedet worden, insofern als die dort beherrschende Mehrheit dem zugestimmt hat, was allerdings nunmehr dazu führt und führen wird, dass im Bundesrat noch ein auf entsprechenden Antrag eine Anhörung zu dieser Änderung stattfinden wird. Worum geht es? Es geht um Abgeordnetenbestechung vor dem Hintergrund einer UN-Konvention, namentlich der UN-Konvention gegen Bestechung, UNCAC, also United Nations Convention Against Corruption aus dem Jahre 1997. Da ist es bereits aufgelegt worden, in der Zwischenzeit dann bis zum Jahre 2003 umfangreich beraten worden, international. Und 2003 ist es von 140 Staaten der United Nations unterzeichnet worden, unter anderem auch von der Bundesrepublik Deutschland. Allerdings ist es dann nicht in Deutschland von den Abgeordneten bestätigt worden, also sprich auch nicht ratifiziert worden, während allerdings insgesamt mittlerweile 160 Staaten weltweit dieses Abkommen ratifiziert haben. Staaten wie beispielsweise Afghanistan, China, Chile, Italien, Pakistan, Russland etc. pp. Ohne jetzt dazu zu sagen, dass also in diesen Staaten ganz besonders hervorzuheben ist, dass diese eher korrupter sind als andere. Fakt ist jedenfalls, dass Deutschland nicht ratifiziert hat. Und es wird seitdem, also seit 2003, oftmals damit argumentiert, dass die Konvention sich in Deutschland in dieser Form und mit dieser Stringenz nicht durchsetzen lasse, weil dem das freie Mandat des Abgeordneten entgegenstünde. Das ist der eigentliche Hintergrund und man diskutiert seitdem über eine etwaige Verschärfung des Paragraphen 108e, einen Paragraph des Strafgesetzbuches, in dem der Kauf und der Verkauf von Stimmen seitens Abgeordneten beziehungsweise Vertretern des Bundes oder in Bundesländern und Gemeinden sowie Gemeindenverbänden gekauft oder verkauft werden können. Und so, das soll eben da sanktioniert werden. Nun gehen die Entwürfe, die bisher vorliegen, deutlich über das hinaus, und zwar in Anlehnung an diese Konvention, wonach eben also nicht nur der Stimmenverkauf im Zeitpunkt der Abstimmung erfasst und sanktioniert werden soll, sondern jedwede Handlung von Abgeordneten in den genannten Gremien unter Strafe gestellt werden soll, sofern diese auf Einflussnahmen seitens Dritter zurückzuführen ist und insbesondere natürlich dann, wenn für dieses bestimmte Verhalten Vorteile gewährt werden. Das soll also vermieden werden, soll unter Strafe gestellt werden, dass jedwede Vorteilsgewährung an Mandatsträger, / Abgeordnete unterbunden wird, damit eben klar ist, wo hier die Meinungsbildung, die politische Meinungsbildung herkommt, nämlich vom Volke aus jeweils und sei es drum durch Wahlen legitimiert oder eben durch andere plebiszitäre Entscheidungskriterien wie beispielsweise Volksentscheide und dergleichen mehr. Ja, dann fangen wir doch da mal direkt mit den Unterschieden an. Die alte Fassung redet nur von Abgeordneten, die neuen redet von Volksvertretern. Ja. Das schließt dann ja größere Gruppen ein. Nein, es ging da auch schon um Volksvertreter, um Mandatsträger. Achso, sind aber... Nämlich solche, die in Volksvertretungen des Bundes, der Länder, Gemeindeverbände schon drin sind. Gesetzesinitiative geht deutlich darüber hinaus. Sie zieht zum Beispiel auch in den Kreis der Betroffenen, beziehungsweise der dann für ihr Verhalten oder Fehlverhalten besser unter Strafe gestellten Mandatsbewerber. Also es geht sogar schon in den Bereich hinein, dass sich schon nicht wählen lassen darf unter Vorteilsgewährung, wer sich aufstellen lässt. Also nicht erst dann, wenn er irgendwo sitzt und dann vielleicht Entscheidungen in die eine oder andere Richtung trifft, weil gewisse Interessensvertreter ihm irgendwelche Vorteile gewährt haben, sondern darüber hinaus. Allerdings muss man sagen, in Deutschland ist es einfach so, dass Abgeordnete im Prinzip nach der noch gültigen Gesetzeslage gar nicht oder so gut wie gar nicht sanktioniert werden können und Abgeordnetenbestechung im eigentlichen Sinne nach dem Wortlauf des Gesetzes gar nicht existent ist. Denn es ist bisher noch so, dass nur ein sehr kleiner Bereich der Tätigkeit von Abgeordneten unter Strafe gestellt wird. So ist es zum Beispiel bisher nicht der Fall gewesen, dass nicht Vorteilsgewährung auch an Dritte möglich war. Das heißt also, da konnten Abgeordnete Entscheidungen treffen, weil beispielsweise ihrer Ehefrau oder ihrem Ehemann oder irgendwelchen Vereinen irgendwelche Vorteile gewährt wurden oder in Aussicht gestellt wurden, für den Fall, dass sich der betreffende Abgeordnete in Abstimmungen im Parlament in entsprechender Weise verhält. Das soll jetzt allerdings auch erfasst werden. Das sind sogenannte Dank... Ja, bitte. Nö. Also dann nochmal ganz konkret. Also die alte Regelung war, ich biete dir einen Koffer Geld, schließ dann einen mündlichen Vertrag, dass du in Parlamentsabstimmung XY das und das Ergebnis. Genau. Das ist ein sehr schönes Beispiel mit dem Koffer Geld. Das war bisher auch schon strafbar. Also genau, wenn jemand einen Koffer Geld als Anlass dafür genommen hat oder die Aussichtstellung eines Koffers Geld dafür zum Anlass genommen hat, sich in entsprechender Weise in Abstimmung zu verhalten, war auch das schon bereits strafbar. Wobei man sagen muss, die Aussichtstellung selber war noch nicht das Strafbare. Entscheidend war, dass das Geld schon vorher fließen musste. Und nur dann war es strafbar. Denn die sogenannten Dankeschön-Spenden oder auch die nachträglichen Vorteilsgewährungen sind von dem derzeitigen 108e gar nicht erfasst. Genauso wenig sind erfasst von diesem 108e der derzeitigen noch gültigen Fassung eben die Situation, dass solche Vorteilsgewährungen in Zusammenhang mit Abstimmungen an Angehörige oder eben an andere Dritte in Aussicht gestellt wurden. Auch das soll nun nach der derzeit vorliegenden Initiative unter Strafe gestellt werden. Das ist schon mal ein ganz wesentlicher Unterschied. Und wie ist das jetzt, wenn ich jetzt einen Vorteil gewähre? Ist das grundsätzlich schon strafbar? Wenn ich jetzt sage, ich mag die Piraten so gerne, dann stelle ich denen jetzt mal einen Wagen für die Fraktion, den die benutzen können. Also all das, was unter Wahrung von Transparenz oder sagen wir besser Offenlegungskriterien Parteien als Spende beispielsweise in Aussicht gestellt wird, ist dann, wenn es als Spende dann fließt, auch keine Bestechung im eigentlichen Sinne. Parteispenden, wie gesagt, fallen nicht darunter. Das würde ja sonst dazu führen, dass Parteispenden in der Regel gar nicht mehr gibt. Könnte so zumindest sein. Gleichwohl darf man aber auch nicht sagen, dass Parteispenden nur für den Fall gewährt werden, dass Parteien bestimmte Dinge eben vollführen, sei es in Form von Gesetzesinitiativen oder dergleichen mehr. Dabei müssen wir ganz klar sehen, es geht hier nicht um Parteien, sondern es geht um Abgeordnete. Es geht auch um die Einflussnahme von Abgeordneten auf Entscheidungen innerhalb der Gremien, beispielsweise eines Landtags. Macht eben einen großen Unterschied, ob eine Partei möglicherweise programmatisch arbeitet, das tun sie in der Regel ja öffentlich, ja, oder ob hier im stillen Kämmerlein irgendwelche, Gesetzesinitiativen befördert werden, bis hin eben zu entsprechendem Stimmverhalten in entscheidungsrelevanten Gremien, wie beispielsweise auch öffentlich tagenden Ausschüssen von Landtagen oder gar dann bis eben in die Gesetzgebungsabstimmung innerhalb der Landtage oder des Bundestages oder auch der Gemeindegremien wie Kommunalparlament hinein. Also Kommunalvertretungen, muss man ja sagen, weil da gibt es auch noch einen Streitpunkt, ob denn überhaupt Kommunalvertretungen eben im Parlamentssinne gleichzusetzen sind. Das sind sie nämlich in der Regel nicht. Aber dennoch soll das nach der derzeitigen Initiative der, muss man sagen, der Landesregierung Nordrhein-Westfalen erfasst werden. Und wird es denn auch? Es gibt natürlich auch da noch wiederum Ausnahmen, aber um es nochmal auf den Punkt zu bringen, die Parteispende wird davon nicht erfasst. Das heißt aber auch, im Zweifel würde jeder Abgeordnete, wenn jetzt dieser Entwurf, sofern es nicht sowieso schon tut, sobald jetzt dieser Entwurf durchkäme, von jedem Vorteil eigentlich Abstand nehmen und würde sagen, nein, bitte stellt mir nicht das Auto dahin oder nee, hier Beratervertrag kann ich nicht machen. Das könnte als Abgeordnetenbestechung bewertet werden. Lass ich mal die Finger von. Der Beratervertrag, das ist natürlich wieder so ein besonderes Ding. Also da muss man sagen, das geht in den Bereich der Nebentätigkeiten, der beruflichen Nebentätigkeiten rein. Es wird ja immer wieder auch in der Presse darüber berichtet, dass bestimmte Politiker, Abgeordnete auch Nebentätigkeiten in Form von Beraterverträgen haben. Sehr ungeschickt natürlich, wenn das im Rahmen einer laufenden Legislaturperiode, in der der Abgeordnete beispielsweise in einem ganz bestimmten Ressort tätig ist, dann aus in einem beispielsweise Industrieunternehmen, welches naturgemäß diesem Ressort nahesteht, einen Beratervertrag ausübt. Also das hat nun deutlich mehr als nur ein Geschmäckle. Da könnte man schon fast sagen, das geht gar nicht. Aber selbst das geht natürlich unter Berücksichtigung der Offenlegungskriterien, die jetzt zum Beispiel im Bereich des Bundestages sehr viel schärfer sind, auch teilweise als in vielen Landtagen, auch im Landtag NRW. Da arbeiten wir auch gerade dran im Rahmen einer Arbeitsgruppe, in der also auch von unserer Piratenfraktion einer oder zwei Leute mit intensiv arbeiten, was die Veröffentlichung von Nebeneinkünften und Nebentätigkeiten angeht. Also auch das wird selbstverständlich nicht erfasst. Es wäre allerdings zu überprüfen, ob dann, wenn solch eine Beratertätigkeit, die durchaus grundsätzlich zulässig ist, so eine Nähe zu politischen Entscheidungen hat, unter diesen Tatbestand zu fassen ist, was dann im Einzelfall, wie so vieles bei den Juristen, im Einzelfall zu prüfen wäre. Ja. Das muss man sehen und da muss man eben sagen, es geht allgemein um Vorteilsgewährung. Aber um es mal auf den Punkt zu bringen, Vorteil ist, und das sagt eben dann die Legaldefinition, jede Leistung, die den Empfänger oder einen Dritten materiell oder immateriell in seiner wirtschaftlichen, rechtlichen oder persönlichen Lage objektiv besser stellt. So, und jetzt kann man natürlich sagen, ein Beratervertrag, der am besten noch mit einem entsprechenden Salär ausgestattet ist, stellt einen solchen Vorteil dar. Und da bleibt eben es der Anstand aller billig und gerechtdenkenden, wie aber auch insbesondere Moralvorstellungen des jeweiligen Abgeordneten überlassen, ob und inwieweit er eine solche Tätigkeit dann während des laufenden Mandats als Abgeordneter vertreten kann. Also wie gesagt, man wird es im Einzelfall zu betrachten haben. Ich persönlich tendiere eher dazu zu sagen, nee, das kann eigentlich nicht sein. Ja. Also jemand, der ein Industrieunternehmen der Umweltbranche beispielsweise berät, sollte sinnvollerweise nicht gleichzeitig auch im Umweltausschuss sitzen und Wortführer, am besten noch umweltpolitischer Sprecher einer Fraktion sein und schon gar nicht einer, die womöglich auch noch die Regierung trägt. Also das und die Gesetze einbringt, das sollte vielleicht vermieden werden, um da auch für die Bürgerinnen und Bürger, das muss man ja auch ganz klar sagen, was ist eigentlich Schutzgut dieser Vorschrift. Wir müssen einfach auch sehen, zu was dient denn diese strafrechtliche Norm? So, die strafrechtliche Norm des 108e soll die Integrität der Mandatsausübung und die Funktionsfähigkeit des repräsentativen parlamentarischen Systems schützen. Und natürlich die Unabhängigkeit und Unkäuflichkeit von Mandatsträgern auch genauso quasi wie so ein Schild vor sich hertragen. Und solange das gewährleistet ist, kommt keiner mit dem Gesetz in Konflikt. Solange das eben nicht gewährleistet ist, eben wenn Vorteile, wie ich sie eben kurz mal von der Definition her beschrieben habe, in Aussicht gestellt werden oder auf der anderen Seite angenommen werden von Abgeordneten, dann wäre eine strafbare Handlung gegeben, die entsprechende Sanktion nach 108e, das wäre eben Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahre oder Geldstrafe nach sich ziehen würde. Es gibt allerdings bei dem Entwurf des 108e noch eine Besonderheit gegenüber der derzeitigen Rechtslage. Ähnlich dann allerdings wie im Bereich der Beamtenkorruptionsstrafbarkeit, dass also der Bereich der Tathandlung deutlich noch vorverlagert wird. Also es wird auch unter Strafe gestellt, wer dies versucht. Also wer versucht, einen Abgeordneten zu bestechen oder wer versucht, Vorteile sich, zu verschaffen durch die Inaussichtstellung gewisser Handlungen als Abgeordneter. Das war bisher auch noch nicht so und das soll demnächst auch eben in Gesetz gegossen sein. Und mindestens 6 Monate Gefängnis und man darf keine öffentlichen Ämter mehr bekleiden, stand da, meine ich, noch drin? Der 108e, da hört es nicht auf, sondern es geht noch weiter, weil es werden noch weitere Normen angefügt, nämlich der 108f und der 108g. Die werden noch zusätzlich gemacht. Da geht es einmal um die Bestechlichkeit und Bestechung der Mandatsbewerber. Das hatte ich eben schon erwähnt. Das heißt also, auch betroffen sind Leute, Menschen, die also sich auf ein entsprechendes Mandat bewerben. Da möchte ich mal einfach so als Beispiel anfügen, wer quasi kandidiert, um Direktmandat zu erlangen, beispielsweise bei der Bundestagswahl, der darf in seinem Wahlkreis nicht irgendwelche Wohltaten verkünden, die er denn dann, wenn er gewählt wird, in irgendeiner Form gewährleisten wird. Nehmen wir mal an, ein Unternehmer, ein reicher Unternehmer hat einen Direktwahlkreis, hat so einen Wahlkreis und sagt, wenn ihr mich denn hier alle wählt, dann baue ich euch hier, was weiß ich, ein Eisstadion hin oder irgend sowas. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, das Beispiel, aber das würde es dann in dem Extremfall treffen. Oder sorge dafür, dass eben der Gemeinde da oder innerhalb meines Wahlkreises bestimmte Dinge getan werden, die womöglich auch noch eine Menge Geld kosten und verfügt über das Geld oder kennt Leute, die das machen, um dann gewählt zu werden. Und es geht genau um dieses Umzu. Also etwas in Aussicht stellen, Umzu. Bewirken, dass er oder jemand gewählt wird. Das meint zum Beispiel dieser Paragraph 108f wäre das dann. Das geht also, wie gesagt, dann schon weiter. Ne? Oder umgekehrt, wenn jemand sagt, pass mal auf, wir wählen dich, wenn du das und das tust. Ja? Und das soll eben damit auch vermieden werden. Der 108G, das sind die Nebenfolgen neben einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten, das ist das, was du, glaube ich, ansprachst. Nach 108E und F kann das Gericht die Fähigkeit, Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlangen und das Recht in öffentlichen Angelegenheiten zu wählen oder zu stimmen, aberkennen. Also es geht wirklich richtig ans Eingemachte. Ja. Weil in öffentlichen Angelegenheiten zu wählen oder zu stimmen, also ein Entzug des aktiven Wahlrechts fast schon, das ist schon eine Sanktion, die kräftig genug ist, um jeden Abgeordneten oder jeden potenziell zu wählenden Vertreter oder bereits gewählten Vertreter davon doch zumindest deutlich darüber nachzudenken, was er tut. Und das ist ja der Sinn einer Strafvorschrift. Nicht der Sinn ist nicht, irgendwelche Lumpen, sage ich jetzt mal, oder schwarzen Schafe jetzt retrospektiv zu denunzieren und fertig zu machen, sondern eine Strafrechtsnorm wirkt zunächst einmal ab dem Zeitpunkt ihres Inkrafttretens in die Zukunft. Gibt es auch ein grundgesetzlich verankertes Rückwirkungsverbot. Das dürfen wir auch bei der Sache nicht vergessen. Aber es soll natürlich dann auch, und da ist Deutschland leider Gottes bisher, gehört nicht zu den Führungskräften im internationalen Vergleich, sondern hinkt aufgrund der Tatsache, dass seit 2003 die UN-Charta, diese UN-Konvention nicht ratifiziert worden ist, deutlich hinter dem internationalen Vergleich hinterher. Wer bewertet denn das? Ermittelt da eine Staatsanwaltschaft? Sind das Ausschüsse? Richtet da ein Richter nachher drüber? Ja. Also erstmal ist natürlich, erstmal hast du recht, es unterliegt selbstverständlich den strafrechtlichen Ermittlungsbehörden, den Ermittlungsbehörden. Das wäre in dem Fall die Staatsanwaltschaft, gegebenenfalls ein Untersuchungsrichter und letztendlich ein Gericht, was darüber zu befinden hat, ob eine bestimmte Handlung eines Abgeordneten oder dann retrospektiv potenziellen Abgeordneten, Mandatsträgers, unter Strafe steht. Also jetzt gibt es schon lange diese UN-Forderung. Ja. Und wenn ich das jetzt so als normaler Bürger lese, ja, finde ich das sehr plausibel und frage mich, warum gibt es das nicht schon lange, das Gesetz? Mhm. Wo liegen die Knackpunkte? Wer hat etwas dagegen? Wer stellt sich laut ins Parlament und sagt, nein, ich möchte gerne weiterhin, dass Vorteile gewährt werden können? Wo hakt's? Ja, also Kritiker der Verschärfung des 108i sagen, dass die Unabhängigkeit des Mandatsträgers die Freiheit der Ausübung des jeweiligen Mandates dadurch beeinträchtigt werden könnte. Weil eben, da wird es dann auch an vielen Beispielen festgemacht, der Abgeordnete der CDU, von Jörg van Essen zum Beispiel, der im Bundestag, der hatte dann mal gesagt, na ja, also wie es eben üblich ist, Abgeordnete besuchen Firmen, besuchen Bäckereien, besuchen dieses, besuchen jenes. Und wenn dann im Rahmen dieser Besuche der Bäcker, er hat dieses Beispiel genannt, der Bäcker dem Abgeordneten eine Tüte seiner besten Brötchen in die Hand drückt, dann wäre das unter Umständen bei Verschärfung des 108e bereits strafbar. Dann könnte der Abgeordnete, obwohl es guter Brauch ist und vielleicht sogar auch der Höflichkeit entspricht, schon nicht mehr gemacht werden. Genauso in der Diskussion stehen zum Beispiel Gepflogenheit, übliche Gepflogenheit parlamentarischer Art in Bezug auf in Zusammenhang mit Einladungen beispielsweise. Aber ganz kurz, das steht auch explizit hier in der Drucksache drin, dass diese internationale anerkannte Gepflogenheiten und so weiter keinen Vorteil im Sinne der Vorschrift darstellen. Da steht es doch explizit drin. Daran krankt eben auch die Kritik aus Reihen derer, die also gar nicht für eine Verschärfung sind. Deswegen, ich hatte ja nicht gesagt, dass das jetzt das Richtige ist, das richtige Argument ist, aber solche Argumente, und das mag auch vielleicht nur ein wesentliches Argument sein, welches der eben benannte van Essen benutzt hat, der aber nun mal doch auch ein Wort innerhalb der Regierungsfraktionen hat und eben schon lange genug Abgeordneter ist, müsste es eigentlich besser wissen, daran krankt die Argumentation. Es geht nämlich genau nicht darum, was parlamentarische Usance ist oder üblich, der Üblichkeit entspricht. Das wiederum wird in den Ausnahmen der Begründung auch der Gesetzesinitiative genannt. Da heißt es, ausgenommen von der Strafbarkeit sind im parlamentarischen Verkehr anerkannte Gepflogenheiten. So, und dazu gehört beispielsweise die Wahrnehmung von sogenannten parlamentarischen Abenden. Ob das nun ein Kaninchenzüchterverband ist oder ein Industrieverband, die laden nun mal zu parlamentarischen Abenden ein, um Parlamentarier und Angehörige dieses Interessenverbandes in einen Meinungsaustausch zu bitten. Und da gibt's eben die sogenannten Häppchenveranstaltungen, wobei ich aus persönlicher Erfahrung und wie sicherlich bestätigt von vielen auch in unserer Piratenfraktion sagen kann, also mit den Häppchen, das hält sich verdammt nochmal in Grenzen. Also wenn du überhaupt davon was magst, dann isst du mal ein Häppchen, weil du schon seit 5 Stunden da irgendwo rumgehockt hast und schon nichts mehr hast und irgendwie eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Also da wird man sicherlich nicht an Bestechung und Bestechlichkeit denken können. Ich persönlich kann mir auch nicht denken, dass sich einer durch ein Glas Bier und durch ein Häppchen bestechen lässt. Ja. In Hinblick auf seine Mandatsausübung in irgendeiner Form beeinflussen lässt. Das wohl eher weniger. Gedacht ist da auch wirklich an Vorteile, die eben zu einer materiellen oder immateriellen Bereicherung führen. Ich sage jetzt mal, du hast ja eben schon mal den Geldkoffer genannt, der ist sicherlich das markanteste Beispiel, oder eben die Reise, die da spendiert wird, ja, am besten noch mit der Familie oder sonst wo, am besten in den Wintersport oder auf ein exklusives, in ein exklusives Domizil in der Karibik. Solche Fälle sind, an solche Fälle ist da sicherlich gedacht, aber auch solche Fälle, wenn sie denn unmittelbar im Zusammenhang mit politischen Entscheidungen oder auch mit Abstimmungsverhalten beispielsweise stehen, sind ja auch jetzt schon sanktioniert. Also das ist völlig klar. Nur, was auch ganz klar ist, und das möchte ich an der Stelle nochmal betonen, es geht natürlich auch um die sogenannten Dankeschön-Spenden. Die Dankeschön-Spenden, Spenden in Anführungsstrichen, die eben an einzelne Abgeordnete gerichtet sind, für ein Verhalten, was man zwar vorher vielleicht erbeten hatte, von dem Abgeordneten, man mag ihm auch dazu nichts in Aussicht gestellt haben, jedenfalls nicht für irgendwie äußere Kreise ersichtlich, dann hat der Abgeordnete aber so abgestimmt oder vielleicht sogar auch noch andere seiner Kollegen dahingehend beeinflusst und bekommt hinterher dann eine Zuwendung. Auch das soll durch die neue Regelung eindeutig unterbunden werden, eben genau wie auch die Zuwendung an Dritte, wie zum Beispiel die Ehefrau. Ja, man kann ja auch diesen Vorteil der Ehefrau andienen oder zumindest einen solchen in Aussicht stellen, was der Abgeordnete dann jeweils zwar weiß, aber er ist ja nicht derjenige, der es selber bekommt, sondern es ist ein Dritter. Ja. Oder eben auch ein Verband oder ein Verein oder was auch immer. Dritte, und die sind nach der derzeitigen Fassung des Paragraphen 108e auch nicht erfasst, diese Art von Zuwendung, und sollen, diese Lücke soll ebenfalls durch die neue Gesetzeslage geschlossen werden. Und das kann man nur sagen, ist absolut zu begrüßen. Transparency International begrüßt diesen Vorstoß aus verständlichen Gründen, die auch schon seit Jahren kritisieren, dass also Deutschland hier noch keine entsprechende Strafschärfung des 108e, Klammer auf, fortfolgende Klammer zu, auf den Weg gebracht hat. Genauso wie auch beispielsweise Abgeordnetenwatch, die ja auch ganz sowohl Transparency als auch Abgeordnetenwatch sich massiv für die für die Transparenz oder die Offenlegung vieler Umstände Abgeordnete betreffend eintreten. Und natürlich nicht zu vergessen, selbstverständlich die Piratenpartei Deutschland und selbstverständlich insbesondere auch die Piratenfraktion im Landtag NRW, die wir haben also auf zahlreiche Initiativen schon angestoßen, schon mitgewirkt, und ich erwähnte eben auch diese eine, also es ist mehr eine Arbeitsgruppe, die eben die Transparenz da im Bereich der abgeordneten Einkünfte ganz maßgeblich auch mit befeuert. Das muss man ja nochmal sagen, diese ganzen Regelungen laufen ja eigentlich ins Leere, wenn man keine Informationen hat. Das heißt, im Grunde die Forderungen der Piraten nach mehr Transparenz, ja, Offenlegung von dem und dem, die sorgt ja überhaupt erst dafür, dass man das zur Anwendung bringen kann. Das ist richtig, wobei wir natürlich hier unterscheiden müssen. Information über bestimmte Verhältnisse des Abgeordneten, das heißt also, welche Nebentätigkeiten übt er, gegebenenfalls wie lange und für welches Entgelt aus und vor allen Dingen auch für welche Interessenkreise, ist das eine. Das heißt, die Frage der Offenlegung ist das eine. Das andere ist die Strafbarkeit, nämlich nicht gesetzeskonformen Verhaltens. So, ich muss aber erstmal ein Gesetz schaffen oder eine Norm kreieren, in der bestimmtes Verhalten als sanktionswürdig festgeschrieben ist. Nur darauf kann sich und muss sich auch ein Mensch, sei es drum ein Abgeordneter, erst einstellen. Alles andere spielt sich im Bereich von Moral und Ethik ab. Von politischer Moral und Ethik, so wie man dann davon sprechen darf. Und das sollte man unseres oder meines Erachtens durchaus tun. Da gibt es sicherlich viele Fälle, über die man diskutieren könnte. Ich bin der Auffassung, dass viele Abgeordnete, nein, die meisten oder fast alle Abgeordnete, sich da schon deutlich klarer positioniert haben, nämlich gegen solche Vorteilsnahmen, als dies derzeit vom Gesetz ausgedrückt ist. Jetzt könnte man sagen, na, dann brauchen wir das Gesetz doch vielleicht nicht, aber nein, wir brauchen es trotzdem. Denn insgesamt muss man sagen, ein solches Gesetz stärkt auch das Vertrauen einer Bevölkerung in diese Abgeordnete, in Abgeordnete. Wenn sie also wissen, der Abgeordnete steht hinsichtlich seines Tuns oder sein Tun steht unter Strafe. Also gehen wir davon aus, dass wer will denn bitteschön schon in den Knast gehen oder wer will zigtausende von Euro Geldstrafe nur zahlen, nur weil er eine Abstimmung in eine bestimmte Richtung durchgeführt hat, ein bestimmtes Verhalten an den Tag gelegt hat. Und dass dem nicht so ist oder nicht so sein soll, so wie es das Gesetz eben dann sagt, davon geht der Bürger normalerweise aus. Der Bürger geht grundsätzlich davon aus, dass sich andere Mitbürger eben gesetzeskonform und gesetzestreu verhalten. Das tun selbstverständlich Abgeordnete in erster Linie. Das sollten sie tun. Sie sind immerhin in der Regel Bestandteil der Legislative oder des Legislativorgans, Landtag, Bundestag, ja, sodass oder auch Europaparlament, sodass also der Bürger eine gewisse Sicherheit dafür hat, dass der Abgeordnete sich auch definitiv daran hält. Gleichzeitig und umgekehrt ist es natürlich auch eine Mahnung an alle, die versuchen möchten, Entscheidungen oder Handlungsweisen von Politikern, von Abgeordneten zu beeinflussen. Denn auch die stehen selbstverständlich schon im Versuchsstadium unter Strafe. Das heißt beispielsweise ein x-beliebiger Interessenvertreter, der einen Politiker, einen ganz speziellen Politiker, da beeinflussen möchte, schickt eine E-Mail an irgendeinen Politiker, den braucht noch nicht mal anzukommen bei dem Politiker. Mhm. Allein dieses, aber sie fliegt dann irgendwie trotzdem auf die E-Mail. Möglicherweise ist sie fehlgeleitet und direkt bei der Staatsanwaltschaft gelandet, wer weiß. Zum Beispiel, weil der Politiker sich da sofort, oh, da möchte ich nichts mit zu tun haben, leite ich direkt. Er muss sie nicht mal bekommen. Aber wenn klar ist, dass also die Möglichkeit besteht, dass der Politiker tatsächlich in den Genuss dieses Schreibens oder dieser in Aussichtstellung kommen könnte, dieses nun nicht passiert, aber gleichwohl jemand anderes das bekommt und das zur Anzeige bringt und die ganze Sache ernstlich gemeint war oder dieses dann auch aus dem Schriftstück zu erkennen ist, würde das zum Beispiel ausreichen, die Strafbarkeit auszulösen. Weil das ist das Versuchsstadium, von dem die Gesetzesinitiative spricht. Und was eben, wie gesagt, bisher beim 108e, der Versuch war da auch nicht unter Strafe gestellt. Anders als zum Beispiel im Bereich der Beamtenbestechung. Da bei 331 fortfolgendes Strafgesetzbuch, da ist auch der Versuch bereits strafbar. Ja, wird ja jetzt unredlicher Lobbyismus ein sehr gefährlicher Beruf dann. Also all das, was man auch gemeinhin als Lobbyismus bezeichnet, ist dadurch ja nicht verboten. Nee. Ganz im Gegenteil. Also selbstverständlich steht es Interessenvertretern gleich welcher Gruppen, Gruppen der Gesellschaft weiterhin frei. Und das ist ja auch ein wesentlicher Kerngehalt dessen, was Politik ausmacht, die Interessen vorzutragen und in den Meinungsaustausch einzutreten, wie aber auch in den sich anschließenden Meinungsbildungsprozess auf politischer Ebene einzutreten. Also daran ändert sich durch eine solche strafrechtliche Sanktion von Bestechung nichts. Außer man winkt mit Vorteilen. Außer man stellt für bestimmtes Verhalten von Politikern wiederum gewisse Vorteile in Aussicht für den Fall, dass es denn dazu kommt. Das in der Tat soll hier vermieden werden. Und das ist auch gut so. Ganz klar. Gut, dann, ich glaube, wir haben da noch alle Punkte besprochen. Ich guck mal. Ich denke, wir haben jetzt zumindest für diesen überschaubaren, kurzen Beitrag eine ganze Menge da reingepackt. Wir gehen davon aus, dass also die Angelegenheit noch in dieser, also ich zumindest gehe davon aus, dass die Angelegenheit der Verschärfung des 108e durch die Initiative oder auf Initiative der NRW-Landesregierung, namentlich hier des Justizministers NRW Kutschaty, im Bundesrat abschließend erledigt wird und dann auch noch innerhalb dieser Legislaturperiode im Bundestag beraten und wahrscheinlich auch verabschiedet wird. Man wird sehen, was passiert. Also diese entsprechende Gesetzesänderung nicht mehr bis zum 21. September ist Bundestagswahl, durch den Bundestag durch ist, dann wird, egal welche Regierung danach dann gestellt werden wird, nicht drum rumkommen, um dieser Initiative, zumal dann, wenn der Bundesrat schon sein klares Credo da verkündet hat, drum rumkommen, die entsprechenden Änderungen vorzunehmen und damit eben auch die Möglichkeit zu schaffen, der UN-Konvention da entsprechend ratifizierend beizutreten. Und dann wären wir eben nicht mehr wie auf einer Stufe wie Syrien oder Nordkorea, die eben auch als wenige Staaten von einigen diese UN-Konvention nicht bisher ratifiziert haben. Und das unterschrieben, also sprich unterzeichnet hat Deutschland die schon, aber eben nicht, was eben bisher an den Änderungen des 108e scheiterte, ratifiziert. Und das soll passieren, das wird passieren. Und wie auch immer wir das nur befürworten können, und wir brauchen sicherlich noch ein bisschen Zeit, aber das kann sich ja dann nur noch um Wochen handeln. Und danach müssen wir weiter gucken, ob wir beispielsweise als Piraten da nochmal wirklich ein bisschen Feuer mit in die Sache reingeben können. Aber im Großen und Ganzen, das, was hier an Gesetzesinitiative oder Gesetzesänderung jetzt mittlerweile da und gelegt und niedergelegt ist, geht, wie gesagt, teilweise sogar schon über Forderungen, die wir im Zusammenhang mit der Initiative 108e mal aufgestellt haben, hinaus. Und geht auch über viele bisherige Versuche den 108 zu schärfen, also auch bisherige Entwürfe seitens der SPD, der Grünen hinaus. Also die SPD hat sich da sogar teilweise noch selbst überflügelt. Zumindest Kutschaty hat also das, was bisher ein SPD-Entwurf vorlag, noch überflügelt. Und ich muss den Entwurf von der CDU, habe ich noch nicht jetzt mit einarbeiten können, den habe ich noch nicht gelesen. Da muss man mal schauen, was Kauder da einen Entwurf vorgelegt hat, der auch in eigenen Reihen noch nicht auf Zuspruch gestoßen ist. Wahrscheinlich ist das auch noch zu scharf vielleicht für einige Herrschaften aus der aktuellen Regierung. Man wird weiter fragen müssen, warum denn alle so unglaublich dagegen sind. Das Argument, dass hierdurch eben die Freiheit des Mandates untergraben wird oder gar ausgehöhlt wird, die sehe ich nicht. Und da bin ich Gott sei Dank nicht alleine mit. Das sehen all diejenigen, die das entsprechend unterstützen, eben auch nicht. Nicht? Also ganz klar, pro Verschärfung 108e. Dietmar Schulz, danke für die Zeit. Gerne, immer wieder gerne. Intro und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.